1896. Die Rechtschreibreform, sie ist wohl die zäheste Reform überhaupt. 1996 scheint sie beschlossene Sache zu sein. Aber es dauert nicht lang, da wird die Reform reformiert, dann wieder die Reform der Reform und die Reform der Reform der Reform. Und irgendwann, so glauben das Schüler, Lehrer, Schriftsteller, Journalisten und Professoren, schreibt jeder, wie er möchte, weil niemand mehr weiß, wie es denn nun wirklich richtig ist. Delfin mit F und Stängel mit Ä, das ist ja noch okay, aber Radfahren zusammen oder getrennt? Im Oktober setzen über 300 Autoren, darunter Günter Grass, sowie Journalisten und Germanisten die Frankfurter Erklärung auf. Darin fordern sie die Politik auf, die Reform zurückzunehmen. Die Autoren der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schreiben ohnehin fleißig nach der alten Rechtschreibung weiter. Dummerweise ist die Reform Ländersache. So kommt es, dass die Gerichte in jedem Bundesland anders entscheiden. Erst 1998 befindet das Bundesverfassungsgericht, die Reform sei rechtmäßig. Aber damit ist das Thema längst nicht vom Tisch. Ein paar Jahre später wird ein Rat für Rechtschreibung gegründet und die Politiker grübeln noch im folgenden Jahrzehnt über Buchstaben und Kommata. Was sonst noch geschieht? Die deutschen Sportler sammeln Lorbeeren. Die Deutschen gewinnen im Londoner Wembley-Stadion die Fußball-Europameisterschaft gegen Tschechien. Deutschland ist Europameister. Bjarne Riis vom Team Deutsche Telekom gewinnt die Tour de France. Nach einem Dopingbekenntnis 2007 allerdings wird er von der Siegerliste gestrichen. Außerdem Anatom Günther von Hagens löst mit seiner Wanderausstellung Körperwelten eine Welle der Empörung aus. Sind es doch Leichen, die er präpariert und zur Schau stellt? Chinesische Hinrichtungsopfer zum Beispiel. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.